Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also heute brauche ich Ihre volle Konzentration. Heute wird's hart. Es tut mir leid, aber ab und zu muss man auch mal ein wirklich hartes Thema behandeln. Und heute würde ich die Sendung, eigentlich am liebsten hätte ich sie ja genannt, vom Backofen zum Kosmos. Denn heute geht es um den sogenannten schwarzen Körper. Was ist ein schwarzer Körper? Und ich werde Sie aus Ihrer Küche an den Rand des Universums führen. Denn der schwarze Körper ist eine der größten Entdeckungen, die wir in der Physik gemacht haben. Die Strahlung des schwarzen Körpers hat eine Revolution in der Physik ausgelöst. Ein schwarzer Körper ist ein Körper, der völlig schwarz ist. Ein schwarzer Körper ist ein Körper, der völlig schwarz ist. Was heißt denn das? Schwarz ist ja quasi schwarz. Schwarzer Körper ist ein völlig abgeschlossenes System, in dem eine gewisse Temperatur herrscht. Wir haben also die Wände des Systems. Und die Wände des Systems haben eine bestimmte Temperatur. Und alles, was in diesem Körper drin ist, was immer es auch sein mag, und wenn es das Vakuum ist, hat eine bestimmte Temperatur. Gemäß seiner Temperatur gibt das System Strahlung ab und absorbiert Strahlung. Also es wird Strahlung abgegeben und verschluckt. Und ein schwarzer Körper ist nun einer, bei dem in gleicher Weise Strahlung abgegeben wird und absorbiert wird. Abgegeben und absorbiert. Das System ist völlig im Gleichgewicht. Die Wände haben die gleiche Temperatur wie das, was innen drin ist. Und das, was innen drin ist und die Wände haben die gleiche Temperatur wie die Strahlung. Alles ist gleich. Ein solcher Körper, bei dem alles gleich ist, bei dem also die Temperatur die gleiche Temperatur, die Strahlung die gleiche Temperatur hat wie die Wände und das System innen drin. Ein solcher Körper würde, wenn man ihn aufmachte, alle Strahlung, die von außen eindringt, absorbieren. Deswegen würde er schwarz aussehen. Typisches Beispiel, nicht schlecht immerhin, ist der Backofen. Im Backofen, wenn die Tür geschlossen ist, dann herrscht also innen drin eine gewisse Temperatur und gemäß seiner Temperatur strahlt dieser Körper. Und gut, der Körper verliert natürlich gerade, Backofen merkt man ja, selbst wenn die Tür zu ist, man merkt schon draußen, dass es da innen drin so warm geworden ist. Werden wir gleich sehen, was das für eine Bedeutung hat. Das System ist aber im Idealfall, und wir in der Physik beschreiben ja vor allen Dingen gerne Idealfälle, ist das System völlig im Gleichgewicht. Und Gleichgewicht heißt, alles ist gleich. Im 19. Jahrhundert, da wurde das Thema Strahlung zum ersten Mal wichtig. Im 19. Jahrhundert hat man solche Versuche gemacht, dass man zum Beispiel ein Stück Metall ganz langsam erhitzt hat. Hat man warm gemacht, wärmer, noch wärmer, heißer, ganz heiß. Und ein Stück Metall ändert dabei systematisch seine Farbe. Von dunkelrot in hellrot, gelb, blau. Und manchmal, wenn man sie ganz heiß macht, dann scheint das Ding überhaupt nicht mehr zu strahlen. Da muss man schon mit Ultraviolettdetektoren drangehen. Oder sogar, wenn es ganz, ganz heiß wird, zum Beispiel ein Gas mit 100 Millionen Grad strahlt im Röntgenbereich. Und die Frage damals war, wie kommt das? Was passiert da? Ja, man hat also das Spektrum dieses Stück Metalls aufgenommen. Je nachdem, welche Temperatur er hatte, hat man festgestellt, hat es eine bestimmte Spektralverteilung. Das heißt also, zum Beispiel rotes Licht hat eine etwas andere Frequenz als blaues Licht. Also man merkte, wie sich das systematisch zu den hohen Frequenzen hin verschob und dass es immer so ein Maximum hatte und dann nach außen abfiel. Gut, Problem war, bis 1900 hat man das nicht verstanden. Denn nach der klassischen Theorie, nach der klassischen Thermodynamik, also nach der klassischen Wärmelehre, wäre es nämlich so gewesen, dass eigentlich die Energiemenge ins Unendliche angestiegen wäre. Man hat nämlich das Spektrum, was man gemessen hat, hat man nicht erklären können. Die Energiemenge wäre ins Unendliche angestiegen. Diesen vorderen Teil, den hätte man ins Unendliche. Das war natürlich schon damals klar, dass es eine Energieerhaltung gibt. Ja? Energieerhaltung erlaubt aber nichts Unendliches. Man hat nicht verstanden, wie es kam, dass man das, was man gemessen hat, mit der normalen Theorie, dass nämlich Energie kontinuierlich aufgenommen und abgegeben werden, dass man das nicht zusammenbrachte. 1900. Im Jahre 1900 machte ein deutscher Physiker namens Planck, mit Vornamen Max, also Max Planck, machte sich Gedanken über das Schwarzkörperspektrum, über das Spektrum eines Körpers, dessen Temperatur wohl definiert ist, Und Planck kam auf die Idee, die später eine Revolution auslöste, und er war außerordentlich unglücklich darüber. Er kam auf die Idee, vielleicht sind die Atome in einem Gas, können die gar nicht kontinuierlich Energie austauschen, sondern nur in Energiepaketen. Also in ganz wohl definierten Energiepaketen. Mit anderen Worten, in Quanten. Die Quantenmechanik, die daraus sich entwickelte, das ist so eine Theorie, mit die man, wie der George Gramov das mal gesagt hat, folgendermaßen darstellen kann. Ich habe die Möglichkeit, Bier zu trinken, 1 Liter. Und ich habe die Möglichkeit, kein Bier zu trinken, 0 Liter. Und die Quantenmechanik verbietet mir, einen Betrag zwischen 1 Liter und 0 Liter zu trinken. Ich kann kein kleines Glas Bier trinken. Ich kann entweder nur 1 Liter trinken oder gar keins. Das ist Quantenmechanik. Nach Planck ist es so, dass immer nur ganz bestimmte Portionen an Energie von einem Atom aufs andere übertragen werden können oder von einem Atom absorbiert werden können. Und das war die Lösung dafür. Denn Plancks Rechnung brachte nun genau das sogenannte Schwarzkörperspektrum oder, wie es heute auch genannt wird, das Planck-Spektrum zutage. Ich kann mal was dazu sagen. Der Max Planck war unglücklich darüber. Denn Planck selber war ein Physiker der klassischen Physik. Planck hat überhaupt nicht geahnt, was er da macht. Er hat nur gemerkt, also wenn ich diese Kurve irgendwie erklären will, dann muss ich von meiner ursprünglichen und ja, wohl definierten Konzeption eines kontinuierlichen Energieübertrags, muss ich weggehen. Planck war also gar nicht froh damit, dass er auf einmal hier was machen musste, was so völlig gegen den, heute in Neuhochdeutsch würde man sagen, Mainstream der Physik gegangen ist. Später dann haben sich ganz andere Leute dieser Theorie angenommen, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Pauli und so weiter, und die haben daraus die Quantenmechanik gemacht, die letztlich die Grundlage unseres modernen Lebens heute darstellt, ob es sich um ihren CD-Spieler handelt oder um ihren Computer, ob es sich um die Kommunikationstechnologie handelt, überall spielt Quantenmechanik eine riesengroße Rolle, und ohne Quantenmechanik könnten wir heute einen großen Teil des Bruttosozialprodukts auf der Welt gar nicht erarbeiten. Also diese Idee von Planck, was den schwarzen Körper betrifft, hat ungeahnte Folgerungen gehabt. Das Irre ist nun, ja, und da bin ich bei Ihrem Backofen, dass wir schon zu Hause eigentlich feststellen können, dass die ursprüngliche Vorstellung nicht funktionieren kann. Denn wenn wir einen Backofen haben, der ganz ordentlich einen schwarzen Körper darstellt, dann hätte die alte Theorie gesagt, egal wie heiß ich den Ofen mache, der müsste eigentlich immer explodieren. Ja, weil ja diese unendliche Energiemenge dann da abgestrahlt worden wäre. Und wäre natürlich, und Sie wissen es selber, wenn Sie Ihren Ofen auf 250 Grad stellen, der explodiert nicht. Also schon die ganz normale Lebenserfahrung sagt einem, da muss es irgendetwas anderes geben als diesen kontinuierlichen Energieübertrag. So viel zum Backofen. Und jetzt kommen wir zum Kosmos. Das Tolle ist nämlich, das eigentlich Verwirrende ist eigentlich, dass das Beste, das absolut Beste, Perfekteste, in allen Einzelheiten stimmende Planck-Spektrum und Schwarzkörperspektrum, was dasselbe ist, das wir kennen, nicht eins ist, was wir im Labor zusammengestellt haben. Irgendwie so ein kleiner Kasten, der perfekt mit sich und der Welt im Gleichgewicht ist. Nein. Das beste Planck-Spektrum, was es überhaupt gibt, misst man in der Natur. Und zwar im Universum. Überall um uns herum ist es Universum. Wir sind ja selbst ein Teil davon. Und überall um uns herum ist die Hintergrundstrahlung. Die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung des Urknalls ist das beste Planck-Spektrum, was jemals gemessen worden ist. Die Daten liegen so perfekt auf einer Linie, dass ich es Ihnen gar nicht zu zeigen brauche. Ja? Ich kann es hier gewissermaßen, also Sie haben hier diese Planck-Kurve und die Daten liegen exakt auf dieser Linie, punktgenau, mit einer Abweichung von 1 zu 10.000. Nehmen wir mal an, das Spektrum könnte man durch eine Farbe darstellen, sagen wir durch eine Farbe gelb. Ja? Dann würden Sie jetzt hier einfach nur einen absolut gelben Rahmen sehen. Gelber geht's nicht. Und bei diesen winzigen Abweichungen hätten Sie keine Chance, die Abweichung zu erkennen. 1 zu 10.000 sind Abweichungen, die Sie mit Ihrem Auge gar nicht mehr wahrnehmen. Ich übrigens auch nicht. Also, das ist das absolute Gleichgewicht. Perfektes. 1965 wurde das ja entdeckt, als diese Hintergrundstrahlung isotrop von allen Richtungen gleichmäßig kommt, homogen, wo immer man hinkommt, kommt die gleiche Menge. Hier in jedem Kubikzentimeter, ja, der um so mal sind 300 dieser Hintergrundphotonen, alles voller Hintergrundphotonen. Ja. Diese Strahlung sagt uns nun, dass offenbar das Universum im Großen und Ganzen völlig im Gleichgewicht ist, im thermodynamischen Gleichgewicht. Die Temperatur dieser Hintergrundstrahlung ist heute 2,73 Grad Kelvin. Das entspricht in unseren Einheiten, in den normalen Einheiten, einer Temperatur von minus 271 Grad Celsius. Das Universum ist also heute nach menschlichen Maßstäben gemessen ziemlich kalt. Darüber könnten wir übrigens mal eine Sendung machen. Warum ist das Universum so kalt, kann man mitschreiben. Was heißt denn das jetzt? Alles im Gleichgewicht. Hey, Moment, wie ist diese Strahlung entstanden? Damals. Damals heißt 400.000 Jahre nach dem Urknall. 400.000 Jahre nach dem Urknall hatte sich das Universum so weit auseinanderentwickelt, also es hatte so weit expandiert, dass die Temperatur so weit gefallen war, dass die Atome, die bis dahin gar keine Atome waren, sondern Ionen, nämlich positiv geladene Teilchen, ihre Elektronen alle eingeschnappt hatten und daraus wurden neutrale Atome, Wasserstoff und Helium. Das Licht wurde also auf einmal seiner Stoßpartner, nämlich der Elektronen, beraubt. Das Licht konnte sich frei bewegen und seitdem expandiert das Universum, das Licht expandiert in gewisser Weise mit, verringert also seine Energie, verringert seine Frequenz damit. Und heute, nach 13,7 Milliarden Jahren, hat das Universum noch diese Temperatur. Das zunächst einmal dazu. Aber das Problem ist folgendes. Wenn alles im Gleichgewicht ist, dann ist alles gleich. So ist ja das Gleichgewicht definiert. Wieso gibt es dann überhaupt Galaxien, Sterne, Planeten und auf manchen Planeten vielleicht sogar Lebewesen? Das ist ja eine Abweichung vom Gleichgewicht. Und genau diese Abweichungen vom Gleichgewicht sind es, die als winzige Temperaturschwankungen in dieser Hintergrundstrahlung zu messen sind. Das heißt, die Hintergrundstrahlung, das Schwarzkörperspektrum des Universums, enthält winzige Keime, aus denen dann später, weil man nämlich diese Temperaturschwankungen in Dichteschwankungen übersetzen kann. Ja? Da, wo es nämlich ein bisschen kälter ist, wo es ein bisschen dichter ist, wird es kälter, weil das Gas eher Energie verliert, ja? Weil die Teilchen stoßen schneller miteinander, dadurch verlieren sie Energie. Das heißt, die Teile, die ein bisschen kühler sind als der Hintergrund, das sind diejenigen Wolken, aus denen dann später mal Galaxien werden, Galaxienhaufen werden. Diese winzigen Schwankungen sind es, die für die Strukturbildung im Universum verantwortlich sind. Das finde ich ungeheuerlich. Dass man also aus der, wenn man sich mal so überlegt, also vom Backofen, also vom Schwarzkörperstrahlung, die man im Labor einigermaßen messen kann, nicht wirklich gut, aber einigermaßen, kann man direkt die Physik aus dem Labor ins ganze Universum übersetzen. Und damit macht man eine fundamentale Aussage über die gesamten Eigenschaften im Universum. Dass das nämlich am Anfang wahnsinnig gleich, im Gleichgewicht gewesen ist. Und daraus hat sich dann alles entwickelt. Wir sehen heute, wenn wir die Schwankungen in der Hintergrundstrahlung anschauen, dann sehen wir die Keime der Struktur bei der Bildung des Universums. Wenn es völlig perfekt im Gleichgewicht gewesen wäre, würden wir heute gar nicht miteinander reden, dann gäbe es nämlich gar nicht. Gäbe es keine Galaxien, keine Sterne, keine Planeten, keine Lebewesen. Nichts. Gar nichts. Das Gleichgewicht war der Beginn des Universums, aber eben es war nicht das perfekte Gleichgewicht, sondern es waren winzige Schwankungen. Und das Ganze lässt sich nur erklären mit der Quantenmechanik. Das heißt, wir haben eine Verbindung von Quantenmechanik und Kosmologie. Ich finde, das ist einigermaßen erschütternd. Und an der Stelle sollte man vielleicht den Douglas Adams zitieren aus seinem wunderbaren Epos. Da gibt es eine Abteilung, die heißt das Restaurant am Rande des Universums. Da gibt es einen Satz. Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte einige Leute sehr wütend und wurde allenthalben als ein Schritt in die völlig falsche Richtung bezeichnet.